heute bin ich wieder breit. Ich bin zu jeder Tat bereit. Viele Schnäpse, 30 Bier. Ich bin so voll, das lob ich mir. Ich sitze hier vor meinem Bier und meine Freunde sind bei mir. Wochenend, schöne Zeit, die Zeit, die unser Herz erfreut. Das ist stark, wir pfeifen heute auf jedem Markt. Kampf trinken ist angesagt, auch wenn uns morgen Kopf im Blatt. Wir reden über dies und das und haben dabei wirklich Spaß. Noch ein paar Bierchen, dann ist geschehen, es heißt für uns nach Hause gehen. Ich bin so jeder Tag bereit. Viele Schnäpse, 30 Bier. Ich bin so voll, das lob ich mir. Ich sitze hier vor meinem Bier und meine Freunde sind bei mir. Wochenend, schöne Zeit, die Zeit, die unser Herz erfreut. Das ist stark, wir pfeifen heute auf jedem Markt. Kampf trinken ist angesagt, auch wenn uns morgen Kopf im Lack. Wir reden über dies und das und haben dabei mächtig Spaß. Noch ein paar Bierchen, dann ist geschehen, es heißt für uns nach Hause gehen.